ich höre so gerne Werbefunk. Mann, das Medikament ohne Hexafibrillon und ohne Furalmazid und selbstverständlich auch ohne Streptodenta Hydrofibromacetat Thylaminoxid. In jeder gut sortierten Apotheke. Wo treffen sich die Mutter und der Captain, wenn sie heiß auf CDs sind? Genau, CD-Galerie Großbärenstraße 21. Da gibt es Hot Rats im Heiermann-Format, die kannst du dir auf die Zunge legen und so in jede Party schmuggeln. Also Leute, Rock, Jazz, Funk, Soul-CDs gefragt. CD-Galerie Großbärenstraße 21, Ecke Obtrautstraße. Dieses Aussehen, diese Form, dieses Leder. Mensch, lass doch diesen Typen in Ruhe. Was für ein Typ denn? Ich spreche von seinen Schuhen. Ach so, die gibt's bei... Wir wissen nicht, welchen Schuhladen dieser junge Mann empfiehlt. Wir empfehlen Banu Banu, der Berliner Schuhladen. Banu Banu, zweimal in der Minicity, Tauentzienstraße 8.